Nochmal Michael, Pastor Michael aus St. Pölten, mal einen kräftigen Applaus. Hey, danke. Ich bin eigentlich nur für das gekommen. Ja, für den Applaus, ja. Hey, wer empfindet es einfach grundsätzlich als eine große Ehre, Teil von Glory Life zu sein, oder? Es ist schon außergewöhnlich, oder? Das ist schon außergewöhnlich und wir empfinden das auch so. Also wir in Österreich empfinden das auch so. Es ist wirklich großartig. Und wir haben uns, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgedacht, das waren jetzt glaube ich 2 Jahre ist es her, als wir das erste Mal gebetet haben gemeinsam und wir uns als St. Pölten entschieden haben, ja in diesen größeren Strom Glory Life uns einzuordnen. Ja. Und das war jetzt nicht einfach nur so eine Idee, weil wir uns gedacht haben, hey, wir fahren einfach gern Auto. Also das machen wir schon, ne? Aber da war schon mehr dahinter. Ja, da war einfach wirklich mehr dahinter. Und Gott hat uns einfach ganz am Anfang hat er uns eine Vision für unsere Stadt St. Pölten gegeben. Ja? Und als wir dann einmal gebetet haben mit Pastor Georg, hat er exakt die gleiche Vision gesehen und er hat sie aber vervollständigt. Also wir sahen einfach wirklich, wie ein Fluss kommt über den Bahnhof in St. Pölten und das markiert einfach bei uns so den Beginn der Innenstadt. Ja? Und der Pastor Georg hat dann gesehen, dass dieser Strom, den wir gesehen haben, von einem größeren Strom ausgeht. Amen. Und das ist einfach, glaube ich, wichtig in der jetzigen Zeit, dass wir uns, so wie wir es vorher gehört haben, dass wir uns auch richtig positionieren. Dass wir uns nicht nur anhand des Wortes richtig positionieren, sondern dass wir uns auch grundsätzlich richtig positionieren. Und so sind wir jetzt in diesen Strom in der letzten Wochen auch mit reingegangen, mit Buße. Wir sind einfach wirklich da, wir haben uns da eingeklinkt, wir sind reingegangen, weil wir auch gemerkt haben und das dann nach wie vor merken, dass es wirklich so eine Salbung drauf gibt im Moment auf Umkehr. Es gibt so eine Kraft, so eine Stärke im Moment, wo wir gemerkt haben, hey, dass sich einfach Dinge wieder zusammenfinden, die sie getrennt haben, die aber eigentlich zusammengehören. Hat wer sowas schon mal gesehen, dass Dinge, die eigentlich zusammengehören, sie einfach getrennt haben? Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist einfach so die Salbung drauf, wo wir merken, hey, es orientiert sich wieder richtig. Und Buße letztendlich bedeutet ja Umkehr. Bedeutet ja Umkehr, aber nicht nur im Geist, nicht nur als eine gute Idee, sondern Buße bedeutet ja tatsächlich, dass du umkehrst. Das ist ja eine theoretische Sache. Ich würde gerne Buße tun, aber ich mache es nicht. Sondern es ist ja tatsächlich etwas, wo du sagst, hey, du kehrst um, du bist deinen Weg gegangen, du hast erkannt, das ist der falsche Weg, aber dann hast du dich entschieden, einfach seinen Weg wieder zu folgen. Amen. Das ist Buße. Das ist Buße. Und das merken wir, dass da jetzt eine Salbung drauf ist. Und Buße war so das, ich möchte nicht sagen Thema, aber es war so das Erste, über was ich im Wort Gottes meditiert habe, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. Weil ich es tatsächlich gar nicht verstanden habe. Warum? Es gibt 2 Bibelstellen, die möchte ich einfach sagen. Die erste Bibelstelle ist in Apostelgeschichte 1, Vers 24. Da spricht Lukas, spricht er über diese Gegebenheit, als Judas Iskariot hat ja das Apostelamt, sagen wir mal, wie es da drinnen steht, verlassen. Er hat ja den Weg verlassen, ist abgewichen, schreibt er wörtlich, von dem Apostelamt und ist an einen anderen Ort gegangen. Also er ist abgewichen von seinem Weg, um an einen anderen Ort zu gehen. Und die zweite Bibelstelle, die da gewesen ist, ist Hebräer, Kapitel 12, Vers 16 bis 17. Da spricht er von Esau. Und Esau hat ja sein Erstgeburtsrecht an den Jakob, nennen wir es jetzt mal, verloren. Er hat es ihm einfach geschenkt. Ja? Und dann steht da drinnen, er suchte, aber er fand diesen Raum von Buße nicht, er fand diesen Raum von Umkehr nicht, obwohl er ihn mit Tränen, unter Tränen suchte, fand er diesen Raum nicht. Er hat ihn nicht gefunden. Hey, wir wissen, dass Buße überhaupt nichts mit deinem Gefühl zu tun hat. Amen. Es hat gar nichts mit deinen Tränen zu tun. Und ich habe mir immer gedacht, hey, du musst so viel weinen bei Buße. Und je mehr du weinst, umso authentischer ist es und je schlechter es dir geht, umso langlebiger ist Buße und du musst dich wirklich wie ein Wurm fühlen und du musst dir einfach, hey, wenn du vielleicht auch noch Schmerzen dabei hast, dann ist es überhaupt perfekt, wenn die diese Schmerzen dann irgendwie umdrehen, dass du dann umkehrst, verstehst du? Aber das hat überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Aber bei beiden Bibelstellen steht das griechische Wort Topos, Raum, und das hat mich beschäftigt, verstehst du? Und wir haben es ja vorher jetzt gerade gehört, es gibt so wie du dich positionierst, so gehst du in einen geistigen Raum hinein, zum Beispiel Heilung. Das ist ein geistiger Raum, du gehst in einen geistigen Raum hinein. Und das Entscheidende ist einfach nicht nur, wie du dich positionierst, sondern letztendlich auch, welchen Weg du dorthin gehst. Und dann gibt es diese Bibelstelle Römer 3,21 und folgende. Und da sagt Paulus, sagt er, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Hey, und dieses Aber, kennst du dieses Aber? Egal in welcher Situation du drinnen bist, Gott hat für dich immer ein Aber. Merkst du das oft, was du Gott sagt? Hey, egal wo du drinnen bist, egal wie schwierig, egal wie deine Situation jetzt drinnen ist, wie sie finanziell ist, wie sie vielleicht in deiner Gesundheit drinnen ist, wie sie in deinem Körper drinnen ist, es gibt immer eine höhere Instanz und das ist das Aber von Gott. Amen. Das ist dieses Aber von Gott. Und wir haben es einfach angenommen, dass wir, egal wo wir drinnen sind, wir wissen immer, es gibt noch eine Stufe drüber und die nennt sich halt nun mal Aber. Die sagt Gott, das ist halt Aber. Wir haben ja, du hast, glaube ich, Epheser 2, Vers 8 zitiert. Vorher steht ja nur drinnen, die wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren. Und jetzt kommt Gott aber. Amen. Der reich ist an Barmherzigkeit und uns geliebt hat. Punkt, Punkt, Punkt. Hat uns von neu geboren. Er hat uns mit auferweckt mit ihm und hat uns gleichzeitig mitsitzen lassen zur rechten Seite, da wo Autorität stattfindet. Amen. Also das ist sein Aber. Er hat immer für deine Situation, egal wo du drinnen bist, ein Aber. Und nach Römer 5,17 herrschen wir bereits im Geist. Und das ist sein Aber. Und er sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Nämlich Gottes Gerechtigkeit, also er sagt, es ist bezeugt durch das Wort, es ist bezeugt durch das Gesetz, bezeugt durch die Propheten, aber es ist ohne Gesetz gekommen. Nämlich Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus. Amen. Und da bricht einfach die ganze Geschichte. Das ist mir, wie ich den Römerbrief studiert habe, habe ich das gemerkt, hey, jetzt bricht die Geschichte, jetzt bricht die ganze Geschichte der Welt. Mit diesem jetzt aber geht es in eine andere Zeit hinein. In eine andere Zeit. Jetzt ist Gottes Gerechtigkeit nicht mehr durch Schafe, Böcke und was auch immer gekommen, die eine Vorschattung waren von dem einen Opfer, sondern jetzt erlangst du es, ohne dass du was bringst, aber du ergreifst im Glauben. Amen. Du ergreifst im Glauben. Und dann spricht er weiter, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst, sagen wir mal umsonst, gerechtfertigt durch seine Gnade, sagen wir mal Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann sagt er in Vers 25, das, was mich dann beschäftigt hat, in meiner Übersetzung steht es so drinnen, sagt er, ihn hat er hingestellt als einen Sühneort. Und es steht nicht das griechische Wort Topos da drinnen, sondern es meint einfach den Deckel der Bundeslade, aber letztendlich ist es ein Ort des Bundes. Es ist ein Ort. Ihn hat Gott hingestellt. Den Punkt, den ich machen möchte, ist, Gott definiert Wege in unserem Leben, die zu Orten führen in unserem Leben. Und es können Orte sein, wo wir Heilung empfangen, wo wir finanziellen Überfluss, wo wir Wunder empfangen. Und das ist der Weg, zu dem uns Gott oder an dem uns Gott haben möchte. Buße ist dein Tool dafür, auf diesem Weg zu bleiben. Amen. Sag mal Charakter. Buße hängt mit Charakter zusammen. Buße hat eine direkte Auswirkung auf unseren Charakter. Okay? In Matthäus 13 steht ja, ihr kennt das alle, da steht dieses Gleichnis vom vierfältigen Ackerboden drinnen. Und er sagt, dieser Same, der gesät worden ist, fiel manches auf den Weg. Und der Weg war einfach niedergetrampelt, war festgedrückt, so dass der Same nicht wurzeln konnte. Und die Raben, sprich der Teufel, haben es gestohlen. Das ist entscheidend, dass wir das wissen. Ich habe ein unglaublich schlaues Studium hinter mir und da haben sie mir erklärt, dass irgendein Architekt hat eine Universität geplant. Und die haben sie halt früher so gemacht, dass sie um einen Innenhof zentriert haben. Also da war eine große grüne Fläche und an den Seitenflächen dieses Quadrats haben sie immer Gebäude aufgestellt. Und dann hat er gesagt, so, wir sind fertig. Und dann haben alle gesagt, ja, aber da ist ja, der Innenhof ist einfach nur Wiese, da ist ja nichts. Sollte er nicht irgendwie am Weg sein? Der Architekt hat gesagt, nein, wir machen keinen Weg, sondern wir lassen einfach die nächsten 4-5 Monate, lassen wir einfach die Studenten, die Lehrer, die Professoren, wir lassen sie einfach einmal gehen und dort, wo sie gehen, dort bauen wir dann den Weg. Also er hat es einfach umgekehrt gemacht. Er hat gesagt, okay, wir geben den Weg nicht vor, sondern sie geben den Weg vor und dort, wo sie gehen, dort bauen wir dann den Weg nach. Sag einmal, mein Weg ist entscheidend. Dein Weg definiert, wo du hinkommst. Dein Weg definiert, in welchen Raum du reingehst. Darum sagt Jesus, ich bin der Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Okay? Und wenn du dir das jetzt nochmal anschaust, was Jesus sagt, was Paulus sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes, ohne Gesetz ist die Gerechtigkeit, ohne Gesetz ist es offenbart worden. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ohne Liturgie, ohne Theologie, ohne Zwang, ohne du musst, ohne Verdammnis, wie es dann in Römer 8 drinnen sagt. Wenn du das nicht gemacht hast, hey, dann schaffst du es einfach nicht. Aber andererseits, wenn du von dem zu viel machst, schaffst du es auch nicht. Also finde deine Mitte. Also das war irgendwie, Paulus drückt es in Römer 8 dann so aus und er sagt, hey, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil uns das Gesetz des Geistes des Lebens bereits frei gemacht hat von dem Gesetz von Sünde und Tod. Es hat uns frei gemacht von dem, du musst, damit du hast. Es hat dich bereits frei gemacht. Okay? Also ist der Weg frei von diesem du musst. Er ist frei von diesem Zwang. Sag noch einmal Charakter. Er streut es immer so wieder rein. Da gab es einmal einen Moment bei mir in unserem Haus, da waren die Zeugen Jehovas bei uns. Ja? Und ich war quasi inkognito. Die haben nicht gesagt, dass ich hin und wieder die Bibel lese. Und sie haben, ich glaube, irgendwie in ihrem Thema, in ihrem Wachtum hatten sie gerade drinnen den Schöpfungsbericht. Und wir haben dann darüber gesprochen und ich habe sie einfach nur gefragt, hey, warum der Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse? Warum? Und die Antwort war fürchterlich. Also die Antwort war wirklich fürchterlich, möchte sie nicht denunzieren, überhaupt nicht. Es waren so super nette, süße Leute, wirklich. Waren echt total sauber, echt, echt nett. Die Antwort war fürchterlich, aber ich sage ernst, es hat mit mir was gemacht. Mit mir hat es was gemacht, weil ich habe in dem Moment habe ich das erste Mal verstanden, was Gott meint mit freiwillig. Da war ich bereits 12 Jahre gläubig in meinem Garten und vor mir bekehren mich quasi Zeugen Jehovas. Aber ich habe das erste Mal verstanden, was Gott meint mit dieser Freiwilligkeit. Könnt ihr euch erinnern, was Eva sagt zu dem Baum, als sie ihn sieht? Sie sagt, hey, der ist begehrenswert. Der ist schön anzuschauen und die Frucht ist sicher gut zum Essen. Er sagt, es ist begehrenswert. Letztendlich sagt er, der Baum mit der Frucht, die dir zum Verhängnis werden könnte, ist begehrenswert. Das hat mich bewegt, weil Gott sagt nicht einfach, hey, letzte Woche hat ein Braunbär versucht, einen Fisch zu essen, da ist was übergeblieben, er stinkt, da kommen Maden raus, da kommen, die Gedärme liegen da und er sagt, hey Adam, bitte iss nicht von dem Fisch. Weil wenn du von dem Fisch isst, dann ist irgendwie nachher nicht mehr so, wie es bis jetzt ist zwischen uns. Verstehst du, man, da kannst du nach Nordkorea wählen gehen, ist es das Gleiche. Das ist keine Wahl. Das ist keine Wahl. Die Kims werden mit 99,98% gewählt. Die 0,02% sind, weil sie so demütig sind, sich nicht selbst zu wählen. Ja, wir kommen gut voran. Okay, also legt Gott ihm nicht diesen Fisch hin und sagt, hey, von dem darfst du jetzt wirklich nicht essen, sondern er schafft etwas, was mindestens in der Außendarstellung genauso großartig und schön war, wie die Beziehung zwischen ihm und dem Menschen. Damit er sicherstellt in seinem Herzen, dass du eine Wahl hast. Es muss eine Wahl sein, es darf eine Wahl sein. Er hat mit diesem Wow Frucht und Wow-Baum sichergestellt, dass du dich, wenn du zu ihm kommst, mit hundertprozentiger Freiwilligkeit und Leidenschaft zu ihm kommst. Amen. Hey, Jesus drückt es so aus, ich will Barmherzigkeit und keine Schlachtopfer. Ich will, wenn du zu mir kommst, hey, dann möchte ich nicht nur Gehorsam, sondern nach Gehorsam ist so viel mehr drinnen noch. Ist so viel mehr drinnen. Und Gott legt sich fest und sagt, hey, ich liebe dein Herz. Und ich mag, wenn du zu mir kommst, dass du mit 100% deines Herzens bei mir bist. Amen noch, sag nochmal Charakter. Okay, Gott liebt unser Herz. Und andererseits ist das, und das wollte ich jetzt nur sagen, weil wir dafür vorher gebetet haben. Wir haben gebetet und haben gesagt, hey, Jesus ist in. Und wir haben gebetet, dass Jesus auch in ist für die Leute da draußen. Dass es wie eine Bewegung ist, wo sie sagen, hey, Jesus, du hast Glanz, es ist großartig, es ist schön. Jesus, dich zu haben in unserem Leben ist einfach, wow, das berührt mich. Für das beten wir. Das ist auch unser, das ist übrigens nicht auf Deutschland beschränkt, wir beten das auch in Österreich. Dass diese In-Bewegung, dass diese In-Bewegung, dass Jesus in ist, auch wirklich ganz, ganz, ganz Europa bewegt. Ganz Europa bewegt. Und die Kehrseite dieser Medaille der Freiwilligkeit, ihr Lieben, ist exakt das. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass wir als Bewegung, als Glory Life Gemeinde, aber grundsätzlich als überhaupt der Leib Christi dazu aufgefordert sind, in der Art und Weise, wie wir unseren Gott anbeten, wie wir miteinander umgehen, in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir zu unserem Wort Gottes stehen, wie wir uns zu Gott positionieren, eben genau diese Herrlichkeit von Gott, dieses Königtum repräsentieren sollen, dass die Leute da draußen das nicht haben, sagen, hey, das, was du hast, das möchte ich auch haben. Das, was ihr habt im Großen, das möchte ich auch haben, weil das finde ich in der Welt nicht. Amen. Das finde ich in der Welt nicht. Also einerseits stellt Gott sicher, dass du es, wenn du bei ihm bist, du freiwillig da bist, dass du dann nicht irgendwie durchgerutscht bist und sagst, oh, du bist da, da. Sondern dass du wirklich tatsächlich dich mit ganzem Herzen, mit ganzem Bewusstsein, ganzer Kraft entschieden hast, hey Jesus, dir möchte ich nachfolgen. Dir möchte ich nachfolgen. Und gleichzeitig sagt er, hey, wenn du das gemacht hast, wenn du diese Art und Weise an Glauben und Beziehung weiter mit mir leben möchtest, dann möchte ich aber, dass das nach außen sichtbar ist. Dass diese Kraft der Beziehung, die unter uns ist, diese Kraft der Freiwilligkeit, weißt du, es ist egal, ich habe 5 Kinder. Ich wohne mit 6 Frauen in einem Haus. Amen. Weißt du, wie komisch es für mich ist, wenn du in ein leeres Hotelzimmer kommst? Wie eigenartig das ist, wenn einfach 10 Minuten niemand was von dir will? Und ich habe der Valerie vorher gesagt, hey, du kannst einfach jederzeit ins Badezimmer gehen. Jederzeit. Die Türen sind offen. Das ist eine ganz neue Salbung auf mir. Ja, nein. Okay, also Gott möchte sicherstellen, dass es freiwillig ist. Gott möchte sicherstellen, dass wir das, was diese Freiwilligkeit, diese Kraft einfach eine Repräsentation auch nach außen hat. Dass wir das immer sicherstellen, dass alles, was wir machen, nie aus Zwang ist. Und das wollte ich vorher sagen mit meinen Kindern. Weißt du, manches Mal bewegen sie sich schon auf dem Weg, wo du denkst, könnte eng werden. Aber dann hast du 2 Möglichkeiten. Du gehst entweder her und sagst, okay, jetzt nehme ich mal aus einer Not heraus das Gesetz und fange an, Dinge zu verbieten. Oder du gehst in einen geistigen Raum und löst und bindest die Dinge, damit sie wieder den Weg und die Sicherheit haben, dass sie bei Gott sind. Amen. Weil es gibt einen geistigen Ort, an dem findest du immer Gott. Immer Gott. Da findest du immer Gott. Darum sagt Jesus, hey, ich bin der Weg. Wenn du in mir bleibst und ich in dir, dann stellen wir gemeinsam sicher, dass wir immer ans Ziel kommen. Und das ist das Herz von unserem Vater. Und wenn wir diesen Raum betreten haben, dann sage ich dir, das ist dieser Raum, wo Verwandlung passiert. Das ist der Raum, wo Veränderung passiert. Das ist der Raum, wo sich unser Charakter, unser innerstes Wesen so verändert, durchdrungen wird von seiner Gegenwart, von seiner Herrlichkeit, dass du nach außen hin vollkommen anders erscheinst. Vollkommen anders erscheinst. Hey, wir haben jetzt am Wochenende wieder Pastor Georg und die Pastorin Irina bei uns gewesen, die hat das Zeugnis gehört vom Heckenschneiden. Ihr kennt es wahrscheinlich, wie der Pastor Georg Hecken geschnitten hat und einfach das, was ihm umgibt, seine Herrlichkeit, einfach dafür verantwortlich war, dass hinter ihm wer vorbeigegangen ist und geschrien hat, hey, ich bin geheilt. Ja, hey, das ist, verstehst du, das ist, wenn sich alles um dich verändert. Das ist, wenn sich alles um dich verändert. Dort, wo ich wohne, also ich wohne hart an der Grenze zwischen Stadt und Land. Und in St. Pölten ist es so, dass es halt einfach nicht wirklich einen sanften Übergang gibt. Also du bist, bei mir ist es so, ich wohne 5 Minuten weg von der Innenstadt Und gleichzeitig, wenn ich dorthin muss, muss ich manches Mal stehen bleiben, weil Enten den Weg queren. Oder Hasen das Feld, übers Feld laufen. Okay, musst du manches Mal mit dem Auto stehen bleiben. Und ich bin da einmal gefahren und da ist eben neben mir dieses Ackerfeld gewesen und da ist ein Traktor gefahren und der hat gepflügt mit einem Pflüggerät, wie das auch immer heißt. Und in dem Moment hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, hey, mein Freund, das ist Buße. Das ist Buße, wenn du es wirklich verstehen möchtest, das ist Buße. Buße bedeutet, du lässt den Heiligen Geist so in deinen Charakter reingreifen, dass er alles, was Richtung Erde orientiert ist, wieder nach oben bringt. Er bringt es wieder nach oben und gleichzeitig lockert er alles, was hart ist in deinem Leben, so auf, dass wieder seine Herrlichkeit, seine Substanz, sein Sauerstoff in dich hineinkommt, sodass der Boden, in den, oder den du repräsentierst, einfach wieder empfänglich ist für das, was Gott für dich hat. Amen. Dazu braucht es Buße. Sag einmal, Juhu, Buße. Es ist das Beste, was wir machen können letztendlich. Es ist tatsächlich das Beste, was wir machen können. In Johannes Evangelium, in Kapitel 12, Vers 24 steht ja, und ihr kennt die Bibelstelle, da wird ein Weizenkorn vom Himmel in die Erde gepflanzt. Okay, nochmal, das Weizenkorn kommt woher? Aus dem Himmel. Das Weizenkorn hat eine geistliche DNA. Okay, und eine geistliche DNA ist letztendlich nicht unbedingt dafür geschaffen oder designt, dass es in einer natürlichen Welt überleben kann. Es kann in einem nicht von neuem geborenen Charakter nicht überleben. Verstehst du? Also wie soll das funktionieren, wenn du permanent negativ redest? Wie soll der Same von Heilung in dir groß werden? Wie soll das funktionieren? Wie soll Liebe in dir wachsen, wenn du permanent schlecht über andere Menschen sprichst? Das kann nicht funktionieren. Okay, also darum sagt Gott, ist in der Phase, in der wir uns da einfach befinden, von Buße wichtig und entscheidend, dass wir unseren Charakter von Gott formen lassen. Dass wir einen richtigen Herrlichkeitscharakter bekommen. Amen. Dass wir in jeder Phase unseres Lebens mit Herrlichkeit durchdrungen sind. Das ist entscheidend für diese Phase. Damit, warum? Noch einmal, wir es ausstrahlen, was in uns drinnen ist. Ihr kennt Hebräer 1, da sagt er, dass Jesus die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Durch ihn strahlt die Herrlichkeit aus. Hey, durch dich strahlt die Herrlichkeit aus. Sag einmal zu deinen Nachbarn, durch dich strahlt die Herrlichkeit aus. Amen. Hey, wer findet das großartig? Alter, das ist doch absolut großartig. Pass auf, und jetzt gibt er uns ein Tool. Und ich möchte jetzt nochmal im Anfang darauf hinweisen, dass wir nicht von der Frucht des Geistes sprechen, sondern wir sprechen davon, eine Atmosphäre zu schaffen, einen Raum zu schaffen in dir als Menschen, wo dieser übernatürliche Same, der eigentlich nicht dazu geschaffen ist, in einem natürlichen Menschen zu überleben, trotzdem wachsen kann. Warum? Weil du von Neuem geboren wirst. Ein vom Himmel gesendeter Same kann nicht in einem natürlichen Menschen groß werden, aber er kann in einem von neuem geborenen Sohn oder Tochter gedeihen. Was anderes als gedeihen ist mir jetzt nicht eingefallen. Aber er kann groß werden in denen. Und ich glaube, dass wir alle gemeinsam wollen, oder dass die Frucht des Geistes, und ihr kennt ja alle Galater 5, die Frucht des Geistes einfach sichtbar ist in uns. Amen. Hey, wir wollen das, wir wollen nicht nur in den Gaben, wir lieben die Gaben, oder? Wir lieben die Gaben, aber wir wollen auch die Frucht, weil wir den ganzen Jesus wollen. Amen. Wir wollen auch die Frucht, wir wollen alles von ihm haben. Okay, also darum wollen wir in diesen Raum reingehen, wo uns sagt, hey, okay, dann lass uns einfach verändert werden. Dazu musst du bereit sein, verstehst du? Das musst du auch wollen. Das passiert ja nicht umsonst, also wir sind aus Gnade errettet, aber das musst du wollen. Okay? Also schlagen wir mal 2. Petrus Kapitel 1, Vers 5 bis 8 auf. Da sagt Petrus, so wendet ebenfalls, aber auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, jetzt wird's ernst, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Amen. Denn wenn diese Dinge, sagt Petrus, bei euch vorhanden sind und zunehmen, sag einmal, und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Hey, sag einmal zu deinem Nachbarn, du bist nicht fruchtleer. du bist nicht fruchtleer. Das Erste, was Petrus sagt, er sagt Fleiß, wende allen Fleiß auf. Okay? Wir haben vorher gehört, dass Gnade umsonst ist. Es ist ein Geschenk. Du hast überhaupt nichts dazu beigetragen. Außer du warst vor 2000 Jahren irgendwie da und hast das mit Jesus irgendwie für dich erledigt. Warst du aber nicht. Okay? Also das heißt, du hast tatsächlich gar nichts dazu beigetragen. Aber letztendlich richtet sich Fleiß, Eifer, richtet sich Ehrgeiz, richtet sich etwas zu machen, nicht gegen Gnade. Es ist kein Widerspruch in sich. Es richtet sich letztendlich nur dagegen, dass du glaubst, wenn du etwas machst, du etwas verdient hast. Gegen das richtet sich's. Aber Gnade richtet sich überhaupt nicht gegen, also Pastor Georg hat es am Samstag bei uns gesagt, wenn du ein Sohn bist, eine Tochter bist, dann bist du nicht dazu berufen, auf deiner Couch permanent zu soaken und einfach zu schauen, dass einfach sonst nichts passiert in deinem Leben, dass du einfach nur, ich bin Sohn und das reicht. Oder ich bin Tochter und mehr, alles was ich tue, ist religiös. Ja, ich meine, wir haben es jetzt lustig, aber es gibt eine Strömung im Leib Christi, die so ist. Die so ist und ich sage, da geht eine Menge Potenzial verloren. Da geht unglaublich viel Potenzial verloren. Und ich sage es jetzt, kannst du nachher sagen, aber ich bin echt der Meinung, dass das schlichtweg schlechte Theologie ist. Okay, es ist schlichtweg schlechte Theologie. Es ist nicht die Theologie, die dich dorthin bringt. Und darum sage ich, darum lieben wir Glory Life. Wir in Österreich. Wir lieben Glory Life, warum? Weil einer der Aspekte ist, dass wir sicherstellen, dass das Evangelium, das wir verkünden, nicht nur Sündenvergebung ist, wie wir vorher gehört haben. Es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr als nur Sündenvergebung. Es ist wichtig, es darf nie fehlen. Sündenbekenntnis, also Sündenvergebung, Umkehr, Buße, darf nie fehlen. Nur aus dem kommt wirklich stabiler, echter Glaube hervor. Aber es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es ist nicht das, wo uns Gott permanent in ein Hamsterrad gefangen halten will, verstehst du? Weil die Gefahr ist, wenn wir nur Sündenvergebung predigen, dass wir eine Art von Evangelium produzieren, dass wir uns nie verändern müssen. Du musst nur Glauben in dir haben, ausreichend viel Glauben in dir haben, dass wenn du gesündigt hast, das Blut Jesu stärker ist. 1. Johannes 1,9, du bekennst deine Sünden, du bringst sie ans Licht, du glaubst an die Kraft des Blutes Jesus und dann geht's weiter. Aber du musst dich dafür nicht verändern. Aber ich sage dir eins, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und ich führe dich in das Herz zu meinem Vater, dann findet genau dort Verwandlung statt. Verwandlung, Veränderung. Also stellen wir gleichzeitig sicher, dass wir ein Evangelium predigen, das mehr ist als nur Sündenvergebung, sondern dass es das ist, was Jesus in Matthäus 8,35 sagt. Er sagt, hey, ich ziehe umher. Bist du schon mal umhergezogen? Ich ziehe umher, er ging in ihre Synagogen, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes, er heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen, er übernahm Autorität über jeden Geist, er hat jeden unreinen Geist befohlen, den Körper, die Synagoge, den Raum, den Ort zu verlassen, um dann seine Leute zu sammeln und zu sagen, hey, jetzt habt ihr das bei mir gesehen, jetzt gebe ich euch Vollmacht und ihr macht genau das Gleiche. Also ist das Evangelium vom Reich Gottes nicht nur Sündenvergebung, sondern Heilung, Befreiung, Autorität zu nehmen und alle diese Dinge, die ihr kennt. Und dafür ist es notwendig, dass wir sagen, ey, Jesus, in jedem Bereich meines Charakters hast du Zutritt. In jedem Bereich meines Charakters. Und ja, ich mache mich auch mit Fleiß eins. Weil ich mir einfach nicht die Rosinen rausnehme und sage, oh Gnade, alles ist gut, sondern ich sage, ja, Petrus sagt Fleiß. Von Paulus kennen wir es. Er sagt, hey, untertags habe ich bei euch gearbeitet, am Abend habe ich euch so lange das Evangelium gepredigt, bis einer beim Fenster rausgeflogen ist. Das ist unser Maßstab, oder? Aber, also hier wird so 20 Minuten. 20 Minuten und kein Fenster. Okay? Also, Petrus sagt Fleiß. Fleiß heißt Eifer, also ich erspare euch den Spaß, dass ich es auf Griechisch ausspreche, das erspare ich euch, aber es bedeutet übersetzt Eifer, Fleiß, Ernsthaftigkeit. Es bedeutet keine hektischen Aktivitäten, sondern zielgerichtet und entschlossener Einsatz. Amen. Zielgerichteter, entschlossener Einsatz. Wir positionieren uns, wie wir vorher gehört haben, an die richtige Stelle. Wir positionieren uns richtig zum Wort Gottes hin, um alles zu empfangen, was das Wort Gottes für dich hat. Okay? Also das sagt Fleiß. Und nochmal, Fleiß richtet sich. Fleiß ist nicht etwas, ich verdiene mir dadurch irgendetwas. Überhaupt nicht. Aber es katapultiert dich aus diesem Hamsterrad der Passivität raus. Okay, also lass uns das, wir sind noch immer nicht bei der Frucht des Geistes und noch immer nicht beim Charakter. Er sagt nur, die Voraussetzung, um deinen Charakter verändern zu lassen, ist letztendlich Fleiß. Er sagt, hey, das passiert nicht von selbst. Das passiert nicht von selbst. Okay? Und dann sagt er, Tugend. Okay, also noch einmal, ich sage es dir ganz kurz. Er sagt, in dem Fleiß und reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis. Was ist die Tugend? Und das ist mir wichtig. Eigentlich bin ich wegen dem Punkt gekommen. Ein bisschen wegen Applaus, aber hauptsächlich wegen dem Punkt. Okay, Tugend bedeutet moralische Exzellenz, moralische Qualität, Vorzüglichkeit, vorbildliches Leben. Hey, wer weiß, dass unser Gott kein Präsident ist, sondern ein König ist. Amen. Dass er in jeder Phase seines Seins König ist. Und er sagt, hey, du hast etwas in deinem Charakter, ich setze etwas in deinem Charakter frei. Ich nenne das Tugend und das spiegelt Exzellenz wieder. Nämlich in jedem Teil deines Lebens, in jedem Teil. Und an jedem Tag deines Lebens, also nicht nur am Sonntag von 10 bis 14 Uhr, sondern auch am Montag von 10 bis 14 Uhr. Das ist entscheidend. Gott möchte einfach in unseren Charakter etwas freisetzen, ein Königtum, eine Art und Weise, wie ein König denkt, eine Exzellenz, wo du sagst, hey, ich war vielleicht vorher erfolgreich, ich war vielleicht vorher schon nicht ganz unschlecht, aber jetzt bin ich exzellent, aber jetzt spiegel ich Königtum. Jetzt spiegel ich Weite. Ich sage einfach, hey, und solange das noch nicht fertig ist, sind wir noch nicht fertig. Also ich habe es für mich beschlossen, solange in St. Pölten keine goldenen Straßen sind, sind wir noch nicht am Ende. Okay? Und in Filderstadt. Okay, also Gott möchte Königtum in dir freisetzen. Und er sagt, hey, ich beschränke das nicht auf einen Bereich, sondern ich beschränke das auf jeden Teil in deinem Leben. Also sollte unsere Aufgabe sein, unter Anführungszeichen, den Heiligen Geist so weit nicht im Weg zu stehen, formuliert, sehr diplomatisch formuliert, so weit nicht im Weg zu stehen, dass er jederzeit die Möglichkeit hat und die Fähigkeit hat, Königtum und Exzellenz in uns freizusetzen. Beschränken wir Gott einfach nicht. Okay, und noch einmal, wir reden noch nicht von der Frucht des Geistes, sondern nur von der Atmosphäre, dass die Frucht des Geistes überhaupt wachsen kann. Charakter. Okay, also er sagt, ich setze in euch, in einer Bewegung setze ich Königtum frei. In jedem Bereich, Tugend. So, und dann sagt er, in Lukas 16,10 spricht Jesus, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielen treu. Und wer im Geringsten, sagen wir jetzt mal, das Geringste ist dieses weltliche System, im geringeren System. Wer im geringeren System ungerecht ist, der wird sie auch im himmlischen System sein. Der wird es auch in der Himmel sein, im Himmel sein. Darum sagt er, hey, es ist bereits wichtig, dass dein Charakter hier auf dieser Welt geformt wird. Dass dein Charakter dir auf dieser Welt schon verändert wird. Das passiert nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern er sagt, hey, ich möchte es jetzt einfach schon in dir freisetzen. Amen. Ich möchte es jetzt in dir freisetzen. Okay, und nach der Tugend sagt er Erkenntnis. Das kennen Sie alle und das kann er sogar aussprechen, Gnosis. Okay, bedeutet Einsicht, praktisches Verständnis, geistliche Weisheit im täglichen Leben. Okay, warum ist die Bibel so attraktiv oder warum ist Jesus so in? Weil er so praktisch ist. Verstehst du? Er ist praktisch. Wen hat er berufen? Fischer. Leute, die gefischt haben. Die Zöllner. Verstehst du, er hat einfach ganz, selbst war er der Sohn eines Zimmermanns, er hat ganz einfache Sachen, ganz praktisch benannt. Verstehst du, machen wir es nicht höher, als es ist. So wie das Wort Gottes über uns ausspricht, dass wir bereits vor 2000 Jahren geheilt sind, ja okay, machen wir keine Theologie darum, warum wir es nicht sein sollten. Wir sind es. Amen. Sein Wort sagt es. Erkenntnis bedeutet, hey, das ist mir vollkommen klar, ich mache mich eins mit dem Wort. Wer weiß, dass Adam und die Eva, der Adam hat die Eva erkannt. Er hat sie erkannt, ihr wisst, was das bedeutet. Und dann kamen halt die Kinder. Also er hat sich eins gemacht mit ihm. Er hat es nicht nur gelesen, er hat nur gesagt, ja, okay, das ist ganz gut, das, ich glaube an Jesus, sondern wir glauben Jesus, oder? Wir glauben Jesus. Das bedeutet Erkenntnis, eins zu werden mit dem Wort Gottes. Also wir machen bei uns in unserem Chor, die haben wir, ihr kennt das Buch Geistliche Leiterschaft? Also wir haben es bei uns im Chorteam, haben wir es jetzt, glaube ich, 3-4 Monate oder länger haben wir es gemacht. Wir machen ja jetzt Gebet, wir machen immer wieder Themen oder Sachen durch, wo wir sagen, hey, das highlightet Gott jetzt einfach in unserem Leben und das möchte er hervorbringen bei uns als Gruppe, als Gemeinde. Aber gleichzeitig machen wir eins, dass wir jedes Jahr einmal die Bibel durchlesen. Es ist wichtig, ihr Lieben, es ist wichtig. Wir haben vom September bis Dezember haben wir das Neue Testament und jetzt haben wir gerade im Alten Testament, das 5. Monat im Alten Testament. Es ist wichtig, dass du da eine Routine entwickelst. Wenn Petrus sagt Fleiß, ist es wichtig für uns, dass wir da drinnen bleiben, dass wir uns diese Erkenntnis ansammeln. Ich sage euch einfach nur ganz kurz, wie ich gläubig geworden bin. Ich bin über meine Frau gläubig geworden. Das soll mich jetzt nicht schlecht machen, aber ich bin über meine Frau gläubig geworden. Okay? Also Gott hat tatsächlich wirklich so viele Wege in meinem Leben vorher bereits geebnet, aber ich habe keinen davon wahrgenommen. Ich habe jeden verpasst. Und dann hat er mir wirklich eine Frau, die ich nicht kannte und mich in 0,3 Sekunden in sie verliebt habe, geschenkt, die gläubig war. Und ich bin noch immer in sie verliebt. Sie ist übrigens die Frau meiner 5 Kinder. Die Mutter meiner 5 Kinder. Und sie heißt so wie ich. Das macht es sehr praktisch. Okay, na, also und auf jeden Fall bin ich über sie gläubig geworden und sie hat mir eine Bibel geschenkt und ich konnte mit Glauben nichts anfangen und ich war in meiner Studentenwohnung und ich habe dann angefangen 2 Wochen das Wort zu lesen und es hat mich verrückt gemacht, wirklich, also ich habe nichts verstanden, gar nichts, überhaupt nichts und ich kam gerade von der Matura, habe gerade, was im Lernen war mal ein Begriff, das irgendwie strategisch so zu richten, dass du dir es merkst, war mal alles ein Begriff, nichts verstanden. Nichts. 2 Wochen durchgelesen, mindestens 4 bis 6 Stunden habe ich durchgelesen und ich bin durchs Matthäus-Evangelium gekommen. Und ich habe ein bisschen noch Apostelgeschichte gelesen, fertig. Dann habe ich zugemacht und habe gesagt, hey Leute, das ist einfach nichts für mich. Ich weiß nicht, was da drin steht, aber es ist einfach nichts für mich. Okay? Wird auch nie meins werden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe einfach meinen Weg. Bin meinen Weg gewandelt, bin auf meinen Weg gegangen, der mich zu einem Ort geführt hätte, wo ich Gott definitiv nicht finde. Und dann hat Gott eingegriffen in der U-Bahn, indem er mir von einem Moment auf den anderen eine Dusche im Heiligen Geist verpasst hat, ohne dass ich das wusste, was das eigentlich bedeutet. Aber in dem Moment wusste ich, dass alles, was passiert ist, alles, was er geschrieben hat, stimmt, wahr ist und ich mein Leben Jesus übergeben muss. Und ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen und habe dann einfach in meiner Wohnung mein Leben Jesus gegeben. Verstehst du? Und er hat gesagt, hey, ich mache aus Wasser, habe ich Wein gemacht jetzt bei dir. Du hast jetzt 2 Wochen lang stupide Wasser geschöpft. Du hast 0 Plan gehabt, was du da machst. Überhaupt nicht. Und wir haben es gesehen. Aber in einem Moment habe ich das, was du gemacht hast, in eine göttliche Herrlichkeitssubstanz in deinem Leben verwandelt. Und ich sage dir, in dem Moment war alles anders. Also darum ist es wichtig, dass du dran bleibst. Es ist wichtig, dass du drinnen bleibst. Amen. Okay, dann sagt er, das Nächste, was er sagt, ist Enthaltsamkeit. Beziehungsweise Selbstbeherrschung. Wer kennt das, den Vers 2. Timotheus 1,7? Wir haben keinen Geist der Schwäche bekommen, keinen Geist der Unzufrieden, keinen Geist des Nörgelns, keinen Geist des Unglaubens, keinen Geist des Zweifels, sondern wir haben einen Geist der Kraft empfangen. Amen. Sag mal, Kraft bedeutet auch gleichzeitig Selbstbeherrschung. Da zeigt sich, da kocht normalerweise die Stimmung immer über. Juhu, Selbstbeherrschung. Wann darf ich anfangen? Er sagt, Selbstbeherrschung ist einfach ein Tool, das dir gegeben ist, um Herrschaft auszuüben. Um Herrschaft im Geist über deinen Trieb im Fleisch und über deine Emotionen in deiner Seele auszuüben. Also wenn Gott sagt, hey, du sollst herrschen, dann bedeutet das nicht, dass du dir jetzt ein paar Leute suchen sollst. Irgendwas gründen sollst und dann gibst du die Regeln vor, sondern er sagt, hey, du sollst herrschen, aber du sollst zuerst einmal über deinen Körper und über deine Emotionen herrschen. Das bedeutet es, wenn wir sagen, hey, wir haben diesen Geist empfangen. Es ist wichtig, wenn wir wollen, dass die Frucht des Geistes sichtbar wird in uns, dass wir das ausüben, ihr Lieben. Noch einmal, wir sind noch nicht bei dem Samen, der so überleben kann. Wenn du nicht Selbstdisziplin in deinem Leben automatisierst, noch einmal, anstrengend, alles, was auch immer. Aber wenn du das nicht automatisierst in deinem Leben, dann tut sich dieser übernatürliche Same ein bisschen schwerer. Sagen wir es so, okay? Also ruft uns das Wort Gottes einfach da wirklich rein in diesen Herrlichkeitscharakter. So, das nächste Wort ist ausharren. Standhaft, Geduld in Treue, unter Druck nicht aufgeben. Paulus sagt ihm, also ich habe mir festgelegt auf den Hebräerbrief, Paulus sagt im Hebräerbrief, wir weichen nicht zurück. Amen. Wir weichen nicht zurück, wir sind eine Bewegung, wir sind eine Gruppe, wir sind eine Gemeinde, wenn es schwierig ist, hey, wir weichen nicht zurück. Amen. Wir bleiben da, wo Gott uns gesetzt hat. Und wenn es schwierig ist, dann sagen wir Danke. Weil wir freuen uns auch im Leiden, wir freuen uns, wie Paulus sagt, in der Not, wir freuen uns im Fasten, im Hunger, im Durst, wir freuen uns, wenn wir viel haben, wenn wir wenig haben. Wir haben uns einfach festgelegt, wir freuen uns. Amen. Amen. Ja. Und dann haben wir als nächstes, was unseren Charakter definieren sollte, ist das Wort Gottseligkeit, Ehrfurcht, Frömmigkeit. Wir haben es ja vorher schon gehört. Das ist das Charakter, merk mal, was ich vorher gesagt habe, bei Buße ist dieses radikale Umdrehen, das ist alles, was weltlich orientiert ist, umzudrehen und zu Gott hin zu zentrieren. Üb dich in Gottseligkeit, sagt Paulus zu Timotheus, üb dich darin. Üb dich einfach ein Leben in der Gemeinschaft von Gott zu leben und sein Leben auszustrahlen. In jedem Bereich deines Lebens. Noch einmal, wir strahlen Königtum aus, bedeutet, wir strahlen ihn aus. Ihn höchst persönlich. Verstehst du, wenn wir so das nächste Mal so um und um wandeln oder von irgendwo hin wandeln, durch die Gegenden, hey, machen wir uns einfach bewusst, dass wir ihn ausstrahlen. Amen. Dass wir ihn repräsentieren, dass wir alles, was wir sind, was wir machen, strahlen wie einen König aus. Hey, ich sage das, es verändert dein Leben. Und das von deinen Nachbarn. Und von allen, die du so beim Wandeln triffst. Amen. Okay, und das führt dann weiter zu Bruderliebe. Noch einmal, das ist noch immer die Eigenschaft, die wir brauchen in unserem Charakter, damit die Frucht der Liebe überhaupt hervorkommen kann. Okay, die Bruderliebe bedeutet, Philadelphia, das ist auch, kann ich auch nicht aussprechen, die Liebe zu deinem und die herzliche Zunahme, die praktische Fürsorge für deinen Nachbarn da jetzt und für alle, die noch dazugehören. Wir sind eins in Christus. Bei allen Unterschieden, die wir haben, weil Gott sagt, noch einmal, diesen Punkt der Freiwilligkeit hat er nie weggenommen. Er hat den Geist ausgegossen über was? Über alles Fleisch. Aber er hat dich einzigartig lassen. Er hat keinen Roboter aus dir gemacht, er hat nicht alle gleich gemacht und sagt Kommunismus, so jetzt ziehen wir uns alle gleich an, sondern er hat uns einfach komplett in unserer Identität gelassen, aber gleichzeitig ein neues Wesen in uns gepflanzt, übernatürlich. So, und dieses Wesen automatisch liebt den, der dieses gleiche Wesen in sich trägt. Amen. Also, und aus dieser Bruderliebe, aus dieser Liebe kommt der größte Aspekt, den wir überhaupt brauchen, ist gleich die Liebe. Amen. Hey, woran erkennen die Welt die Jünger? An der Liebe. An der Liebe zueinander. Hey, und das ist der Appell, glaube ich, den Gott, oder dieses Rufen von Gott, dieses Ringen für Gott, was er sagt, hey, wenn es um Buße geht, wenn er sagt Umkehr, dann möchte er uns daran erinnern, an diese Liebe, an dieses Repräsentieren seiner Liebe zu uns, an dieses Repräsentieren von seiner Zuneigung, seiner Herzensangelegenheiten, alles, was uns betrifft, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns als in einer Beziehung hineinbringen möchte. Noch einmal, in jeden Weg, nicht nur in deiner Heilung, nicht nur in deinen Finanzen, sondern er sagt, hey, keine Schlachtopfer, nicht nur Gehorsam, ich möchte Barmherzigkeit, heißt, ich möchte dein ganzes Herz. Ich möchte, dass du eine Identität hast, ich möchte, dass du eine Fähigkeit hast in dir, dass ich jeden Samen, den ich jederzeit vom Himmel im Überfluss für dich ausgieße, ausbreite, sehe, vom Himmel in dich sehe, dass dir auch aufgeht, dass kein Potenzial, kein Wort leer zurückgeht. Bist du da dabei? Hey, und dann sagt er, und noch einmal, es richtet sich nicht gegen gegen Arbeit. Er sagt, hey, wende allen Fleiß auf. Lass uns einfach bestrebt sein, unseren Boden fruchtbar zu machen. Amen. Lass uns einfach bestrebt sein, fokussiert sein, wenn wir am Boden, wenn wir über Buße reden. Hey, wir wollen ihn präsentieren, wir wollen ihn repräsentieren, wir wollen sein Königtum aktiv ausleben. Das ist Buße. Oder so wie es der Pastor Georg gesagt hat, hey, wir wenden uns aktiv ab von allem, was dem widerspricht und wenden uns aber gleichzeitig aktiv dem zu, an dem wir glauben. Sag einmal, Jesus ist Herr. Er ist unser König. Amen. Ja, danke. Danke für eure Aufmerksamkeit. Preist den Herrn. Halleluja. Habt ihr es genossen? So ein wunderbares, exzellentes Wort. Vielen Dank. Das ist super. Halleluja. Preist den Herrn. Habt ihr gut gegessen heute Abend, ja? Geben wir mal Jesus einen Applaus für sein gutes Wort. Halleluja. Also er sendet sein Wort, um dich körperlich zu heilen und er sendet sein Wort, um dich charakterlich zu formen und zu exzellenzifizieren. Ist auch ein interessantes Wort, gell? Preist den Herrn. So gut. Amen. So wunderbar. Halleluja. Ja, wir sind so froh für das, was Gott in Österreich tut, auch da bei Glory Life St. Pölten. Wir hatten wirklich eine super Zeit letzten Samstag dort den ganzen Tag. Wir haben einen Herrlichkeit-Aktivierungstag gemacht. Das war richtig, richtig gut. Leute haben sich auch bekehrt. Ne? Waren auch Leute da, die noch ganz am Anfang waren. Und viele Wunder sind passiert. Und ja, Gott ist mächtig am Wirken. Also wenn du aus Österreich in einigermaßen fahrbarer Distanz von St. Pölten zuschaust, dann sage ich dir, hier ist dein Pastor. Preis den Herrn. Amen. Ja, das ist so. Das ist so. Also eine Stunde Fahrt ist nichts, okay? Gut. Also, ihr Lieben, jetzt wollen wir noch hineinsäen heute Abend in diesen Boden. Ah, halt, wir haben noch etwas vorher. Oder, ach komm, das machen wir während dem Säen. Weil wir segnen noch die Süßigkeiten für die Esoterikmesse. Am Wochenende ist ja Esoterikmesse und ein großes Team von uns marschiert dahin. Astrid hält wieder Vorträge, preist den Herrn, über Heilung. Ja, das ist super. Die Esoteriker brauchen auch Heilung und Befreiung und verschiedene andere gute Dinge. Astrid wird da Vorträge halten und wir verteilen da Süßigkeiten. Und wir haben ja schon oft da die Zeugnisse bekommen bei der Esoterikmesse. Die Leute, die da rumlaufen, sind ja manchmal ziemlich geistlich sensibel. Das heißt, sie spüren, was ausgeht. Ja, also wie oft haben wir es schon erlebt, dass dann Leute auf uns zugekommen sind oder auf Einzelne von uns zugekommen sind. Sie haben gesagt, da geht das Licht von dir aus. Oder sie haben gesagt, also das stärkste Licht hier im Raum geht von eurem Stand aus, ohne dass sie wussten, was Sache ist. Und so wollen wir, dass sie auch spüren, wenn wir ihnen diese kleinen Gummibärchen-Päckchen da weitergeben, wollen wir, dass sie spüren, dass Herrlichkeit auch von diesen Gummibärchen ausgeht. Amen. Preist den Herrn. Das heißt, dass sie wirklich, ach komm, jetzt lass uns doch gleich segnen, weil jetzt habe ich schon so viel drüber gesagt. Also wollen wir, dass sie gleich spüren, dass wirklich Herrlichkeit ausgeht, dass sie nicht nur Gummibärchen essen, sondern dass die Süßigkeit des Himmels von ihnen ausgeht. Die ist viel gesünder als Gummibärchen nebenbei. Aber okay, preist den Herrn. Ja, wir segnen diese Gummibärchen und diese Päckchen und jeden, der sie berührt. Und wir setzen es frei, Herr. So wie bei den Kleidungsstücken und Tüchern, dass du es wirklich als Kontaktpunkt verwendest für deine Herrlichkeit. Dass Leute diese Gummibärchen berühren und sagen, wow, was ist da drauf? Ja, wir hatten tatsächlich auch schon das Umgekehrte bei Esoterikmessen, dass manche Leute, die wollten die Gummibärchen nicht nehmen, weil sie gespürt haben, dass die Kraft so stark da drauf ist und weil sie in der anderen Energie unterwegs waren. Ne? Das ist interessant, ne? Dass man kann sogar Angst kriegen vor Gummibärchen, wenn man energetisch falsch ausgerichtet ist. Halleluja. Aber preist den Herrn, wir sagen, sie nehmen das und sie werden berührt und die Kraft Gottes berührt sie und verändert sie. Und wir danken dir, Herr, für dieses Wochenende auf der Esoterikmesse. Wir danken dir, dass viele sich dort bekehren werden, viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass viele Heilungen und Wunder passieren in Jesu Namen. Wir stellen auch das ganze Team unter den Schutz des Blutes Jesu Christi. Wir danken dir, Herr, dass du durch jeden mächtig hervorstrahlst, auch die Astrid ganz besonders, wenn sie die Vorträge hält, Herr. Danke, Herr, dass du durch sie mächtig hervorstrahlst und dass viele Heilungen und Wunder passieren. In Jesu Namen. Amen. Preist den Herrn. Also wenn du gesegnete Gummibärchen schmecken möchtest, dann musst du zur Esoterikmesse kommen und zu unserem Stand. Okay, am besten mitarbeiten. Ja, am besten mitarbeiten. Ja, manchmal staunt man, wer so alles auf der Esoterikmesse rumläuft. Wir haben schon so manche Christen da entdeckt, die nicht jetzt von Glory Life unbedingt, aber also jedenfalls nicht voll dabei. Aber wir haben schon Leute da entdeckt, die schon bei uns im Gottesdienst waren und die dann wieder auf der Esoterikmesse gesucht haben. Ja? Also wir suchen wirklich alles, was verloren ist, und wir holen sie rein. Amen. Preist den Herrn. Okay, gut, jetzt nehmen wir eine Sammlung ein und fragen den Heiligen Geist, sagen, Heiliger Geist, was darf ich heute Abend säen, was darf ich heute Abend hineingeben in diesen wunderbaren Boden deiner Herrlichkeit und deines Wirkens, einfach, dass du überall in Deutschland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus in den Nationen wirkst. Also säe dein Saatkorn im Glauben, das ist auch wichtig, du verbindest dich im Glauben mit der Verheißung Gottes. Wenn du gibst, dann wird dir umso mehr wiedergegeben werden. Gott wacht auch über diesem Wort, um es zu tun. So wichtig. Du brauchst nie Angst haben, dass wenn du Gott im Glauben gibst, dass du nachher weniger hast. Du wirst immer mehr haben. Du kannst dich nicht arm geben. Du kannst dich höchstens arm sparen. Das ist so, aber arm geben geht nicht. Preist den Herrn. Okay, wir geben die einmal durch. Du tust, was er dir gezeigt hat. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet. Dann kannst du per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte geben. Und während ihr es durchgebt, lese ich noch kurz zwei, drei Sachen vor aus dem Glory House. Das ist jetzt hier Glory House Osterburgen. Da ist unter anderem Folgendes passiert. Das letzte Mal, eine Glory House-Teilnehmerin hatte seit einem Monat einen eingeklemmten Ischiasnerv mit starken, ins Bein ausstrahlenden Schmerzen. Wir haben gemeinsam gebetet. Am nächsten Tag bemerkte sie nach dem Aufwachen, dass sie keine Schmerzen mehr hatte. Preist den Herrn. Noch was, eine Glory House-Teilnehmerin hatte seit 6 Jahren mit schweren Schlafstörungen zu kämpfen und konnte nur mit starken Medikamenten schlafen, meist lediglich etwa 2 Stunden pro Nacht. Das ist echt heftig. Nach dem Gebet im Glory House schrieb sie am nächsten Tag, dass sie ohne Medikamente ins Bett gegangen ist und von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens ruhig und durchgehend geschlafen hat. Halleluja! Es wird noch besser. Ein Glory House-Teilnehmer hatte vor vielen Jahren einen Unfall, bei dem seine Nase gebrochen wurde. Seitdem konnte er nicht mehr riechen und somit keine Düfte wahrnehmen. Wir haben für ihn gebetet. Als er danach spazieren ging, konnte er plötzlich wieder die blühenden Bäume im Frühling riechen und war ganz überrascht. Nach so langer Zeit kann er nun wieder Düfte wahrnehmen. Preist den Herrn. Halleluja. Und dann haben noch während dem Lobpreis 2 Kinder Jesus gesehen und beschrieben, wie er aussieht. Das ist auch stark. Ja? Und dann ist noch jemand am Knie geheilt worden und so weiter und so fort. Preist den Herrn. Alles in einem wunderbaren Glory House Abend. Ist es nicht stark, im Glory House zu sein? Halleluja.